Macht euch bereit, denn nun beginnen die Halloween-Wochen bei Hoaxilla. Nach dieser dramatischen Intro darf ich euch ganz herzlich zur 18. Folge von Hoaxilla begrüßen. Wir starten heute mit den Halloween-Wochen bei Hoaxilla. So haben wir unseren neuen Schwerpunkt, den wir beim letzten Mal ja schon angekündigt haben, genannt. Das soll heißen, dass die nächsten drei Folgen sich mit ja, gruseligen Themen und dann letztendlich an Halloween selber, könnt ihr mal raten, womit wir uns dann befassen werden, beschäftigen. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, sage ich wie immer, bei mir ist natürlich meine liebenswerte Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und am anderen Mikrofon Alexander. Ganz kurz zur Einleitung möchte ich mich nochmal dafür bedanken für die vielen Rückmeldungen, die wir wieder erhalten haben. Wir haben nette Kritik auch bekommen, die aber sehr, sehr konstruktiv ist. Und da schauen wir mal, wie das alles sich so weiterentwickeln wird. Was mir persönlich an dieser Stelle jetzt ganz kurz, bevor wir zum Halloween-Thema übergehen, ganz, ganz wichtig ist, was ich unbedingt erwähnen muss, weil ich habe gedacht, ich drehe durch, als ich das gelesen habe, ist ein Forumsbeitrag, wo berichtet wird darüber, dass bei einer Galileo-Folge, wo es um das Grundschulwissen geht, die Funktionsweise eines Kompass erklärt wird. Und dort wird also allen Ernstes behauptet, ein Kompass zeigt nach Norden, weil am Nordpol große Eisenberge sich befinden und diese Eisenberge ziehen die Kompassnadel nach Norden. Das verursacht mir schon fast körperliche Schmerzen, sowas zu hören. Das ist also tatsächlich so gesendet worden in dieser Sendung. Und ja, also wer irgendwie wissenschaftlich fundiertes Wissen haben möchte, vielleicht hätten Sie jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt. Ja, der kann vielleicht sich besser mal Hoaxilla anhören. Wir haben zwar noch nicht so viele Folgen wie Galileo und haben nicht so dramatische Musik, obwohl jetzt neuerdings haben wir auch ganz dramatische Musik im Hintergrund. aber Alex und ich können uns natürlich auch gerne steif in der Gegend rumbewegen und irgendeinen Quatsch erzählen. Also warnt alle Freunde und eure Bekannten mal vor dieser Sendung, denn das ist ja schon wirklich dramatisch, was für ein Blödsinn heutzutage im Fernsehen gezeigt wird. Und ich selber kenne persönlich viele, viele Leute, die behaupten, Galileo sei eine ganz tolle Sendung, da hätten sie schon so viel gelernt. Ich selber gucke das gar nicht so oft. Und wenn ich jetzt aber sehe, was da so teilweise offensichtlich so mitgesendet wird, macht mir das Angst und Bange, dass sich Leute ihr wissenschaftliches Wissen aus der Sendung Galileo ziehen. Also ja, das mal so als Wort zum Sonntag quasi vom Hoaxmaster, weil ich das wirklich dramatisch finde und dann nochmal darauf hinweisen möchte, dass ich das absolut daneben finde. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, um jetzt damit mal zu brechen, machen wir mal die Story der Woche, die jetzt dann wirklich auch schon in das gruselige Thema hineinpasst. Und da bist natürlich wie immer du dann am Ball und gefragt, uns die Story der Woche zu erzählen. Die Story der Woche. Das ist wirklich zum Totlachen. Das ist ein Ausdruck, den unser einer sehr gerne, sehr leichtfertig und häufig benutzt. Neulich hat mir aber ein Bekannter von einer Krankheit erzählt, die diese ganze Geschichte ziemlich ins Makabere zieht, nämlich von einer Krankheit, die auch der lachende Tod genannt wird. Die Krankheit beginnt folgendermaßen: Man verspürt ein leichtes Frösteln, dann setzt eine geistige Demenz ein. Die Muskeln setzen immer weiter aus und das Gehen fällt schwer. Sie können sich also nur noch mit Mühe fortbewegen, die armen Opfer. Die weitere Motorik wird immer mehr ausgeschaltet. Und ganz zum Schluss fällt auch das Schlucken schwer und der Kranke kann keine Nahrung mehr aufnehmen. Aber während dieser ganzen Zeit wird er immer wieder von schrecklichen Lachkrämpfen geschüttelt. Und diese Krampfanfälle und diese krampfartigen Lachanfälle dauern also buchstäblich bis in den Tod des Opfers. Tja, das ist natürlich eine nicht so angenehme Krankheit. Ich mache mir gerade Sorgen, weil wir jetzt zwischenzeitlich auch mal lachen im Podcast. Naja, Also, ob Alexa sich das im Anbetracht der Halloween-Lastigkeit der Folge ausgedacht hat, so eine Krankheit, oder ob es die wirklich gibt, klären wir natürlich nachher auf und kommen dann jetzt zum ersten richtigen Thema der Woche bei den Halloween-Wochen bei Hoaxilla. Thema der Woche. Ja, liebe Hoaxilla-Freunde, als erstes Thema bei den Halloween-Wochen bei Hoaxilla haben wir uns das Thema Werwölfe mal herausgesucht. Und da insbesondere den Werwolf von Girondin, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, denn Alexa kriegt immer einen Anfall bei meinem Französisch, weil Französisch kann ich so wirklich überhaupt gar nicht. Worum es da genau geht, machen wir nachher im Thema der Woche, aber wir wollen vielleicht grundsätzlich jetzt ein paar Sachen zu Werwölfen mal erstmal sagen. Und dazu gehört für meinen Geschmack so ganz kurz ein paar Informationen, wo der Begriff Werwolf herkommt und wo überhaupt die ersten Ideen, dass Menschen sich in Werwölfe verwandelt, ihren Ursprung haben. Und das erste Mal wohl erwähnt wird so etwas bei Herodot, der kultische Feste der Skythen beschreibt. Und dort ist es eben so, dass sich die bei kultischen Feierlichkeiten mit einem Wolfsfell bekleidet haben, um sich dort mit ihrem Gott zu vereinen, so sagt man das. Die Skythen sind ein Reiternomadenvölker gewesen, die im ersten Jahrtausend vor Christus in dem eurasischen Steppengürtel nördlich des Schwarzen Meeres lebten. Und da schreibt Herodot über eines dieser skythischen Volksfeste: Die Skythen und die im Skythenland wohnenden Hellenen behaupten, jährlich einmal verwandelt sich jeder der Neueren für wenige Tage in einen Wolf und trete dann wieder in den menschlichen Zustand zurück. Und das ist dann natürlich irgendwann zu den germanischen Völkern hinübergeschnappt, sozusagen, und war einer der Grundpfeiler des Glaubens an Werwölfe. Ein weiterer Effekt natürlich, den es gab, ist mit Sicherheit die Hypertrichose, eine Krankheit, oder ein Geneffekt, wie soll man sagen, letztendlich, die dafür sorgt, dass die Menschen extrem behaart sind, auch an Körperstellen, wo eben normalerweise keine Haare mehr wachsen, sodass das ganze Gesicht unter Umständen behaart sein kann oder der gesamte Rücken. Und das ist natürlich auch ein Teil, wenn Menschen so jemanden gesehen haben, dass sie gesagt haben, na, der ist ja mehr Tier als Mensch, und das könnte auch zu dem Werwolf-Glauben beigetragen haben. Und das Letzte natürlich, was auch dazu gehört, ist die Tollwutkrankheit, denn Tollwutkranke wurden auch mitunter für Werwölfe gehandelt, denn sie wurden gebissen von einem Tier und hatten dann Anfälle und wild um sich beißend und geschrien haben, hatten Angst vor Wasser, wollten aber trinken, hatten spastische Schlucklähmungen und die Menschen glaubten eben, dass der Mensch, der gebissen wurde und sich so verhielt, so langsam zu dem Tier wurde, das ihn gebissen hat. Und das waren ja Füchse, Wölfe oder auch wilde Hunde zum Beispiel oder auch normale Hunde, die den Menschen gebissen haben. Und diese drei Komponenten haben natürlich sicherlich zu dem Glauben an Werwölfe beigetragen. Vielleicht als weiterer Aspekt, Alexa, den man jetzt erstmal nimmt, vielleicht so eine psychologische Schiene, nämlich der Begriff der Lykanthropie, der da ja auch mit reinspielt. Vielleicht sagst du da ein paar Worte zu. Also generell finde ich, kann man das Thema ganz gut in drei Sparten einteilen. Die eine, die religionsgeschichtliche, hast du ja schon gerade angerissen so ein bisschen. Dann gibt es eben die psychologische, also wenn nämlich eine Art Psychose verantwortlich ist für ein tierähnliches Verhalten beim Menschen. Und dann als letztes gibt es sicherlich noch eine kryptozoologische Variante, die werden wir dann noch ganz genau beleuchten, wenn wir zur Bestie von Gévaudan kommen. Vielleicht zur Lykanthropie als psychologischer Krankheit nur ein paar kurze Worte. Also es gibt tatsächlich Fälle, und das auch bis ins 21. Jahrhundert hinein, wo eben Menschen aufgrund eines psychischen Zusammenbruches ein Tierverhalten an den Tag legen. Das ist dann medikamentös behandelbar sozusagen. Es sind aber eher seltene Fälle, die beschrieben werden. Das heißt also, wenn jemand ein Trauma hinter sich hat und dann einen Zusammenbruch erleidet und eben sich verhält zum Beispiel wie ein Hund, also da gibt es tatsächlich Fälle, bei denen das so beschrieben worden ist und dann eben medikamentös eingestellt werden muss, dann spricht man auch heute, vielleicht auch in Ermangelung eines anderen Begriffs, von Lykanthropie oder Therianthropie. Das sind meistens Anfälle, die recht kurz andauern, also über einen längeren Zeitraum ist es eigentlich eher selten, ist dann aber auch schwer behandelbar. Korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, du als Experte. Ja, es geht eher so in den Bereich der Psychosen. Besser. Genau, es geht ja eher dann so in den Bereich der Psychosen irgendwann hinein. Genau. Und das ist dann relativ schwer zu behandeln und die einzige Behandlungsmöglichkeit da letztendlich sind schon Psychopharmaka, mit denen man versucht. Also man spricht meistens als davon von der Lykanthropie als sekundäres Warnphänomen, das einhergeht eben mit psychiatrischen Erkrankungen, bei denen eben affektive und schizophrene Psychosen im Vordergrund stehen. Genau, es gibt aber nicht die Diagnose, dass jemand an Lykanthropie leidet. Also das ist so eine Geschichte, die sich so durchzieht. Und es gibt auch immer wieder, gerade auch Psychiater, die das mal benutzen, aber eine reinrassige und vernünftige Diagnose ist das natürlich auf gar keinen Fall. Und du hast den Begriff Therianthropie schon gerade einmal angerissen, das sollten wir vielleicht noch ganz kurz auch sagen. Ist Therianthropie eben das Weitergefasste, nämlich der Glaube, dass Menschen sich in Tiere grundsätzlich verwandeln können. Also es müssen nicht immer Wölfe oder Hunde sein, es können auch sogar Frösche sein, Wildschweine oder was auch immer. Genau, und das überrascht vielleicht ein bisschen weniger, wenn wir aus unserem Kontext mal rausgehen und mal an die Naturvölker denken, wenn wir nach Afrika gehen zum Beispiel oder auch an die nordamerikanischen Ureinwohner denken. Denn da war es ja letztendlich auch so, dass da die Schamanen oder Medizinmänner durchaus durch Meditation und andere Dinge versucht haben, sich in ein Tier zu verwandeln und dann eine besondere Einsicht zu gewinnen. Und da war es also durchaus ein gewünschtes Phänomen, sich in ein Tier zu verwandeln. Substanzinduziert möchte ich es einmal nennen auch. Nicht immer, aber sehr oft haben natürlich auch psychotrope Substanzen zu sich genommen. Klar, das ist mit Sicherheit so. Und das passt dann ja auch gerade so ein bisschen zu dem, was du vorab gesagt hast. Die Werwölfe als solche streifen aber noch an anderer Stelle schon eine alte Folge von Huxilla, nämlich die Folge zu den Hexenverfolgungen. Alexa, vielleicht sagst du da auch noch ein paar Sachen zu, denn da schließt sich auch wieder so ein kleiner Kreis. Ja, also merkwürdigerweise oder vielleicht auch nicht merkwürdigerweise kommen Werwölfe auch im Malleus Maleficarum vor, im sogenannten Hexenhammer. Da ist es allerdings kein echtes Tier und auch kein verwandelter Mensch, der da eine Rolle spielt als Werwolf, sondern ein durch den Teufel erschaffenes Trugbild. Und auch Thomas von Aquin erwähnt in seinen Schriften die Werwölfe, allerdings sind sie bei ihm eher dämonenerzeugte Scheinwesen, was dann wiederum sozusagen mit Teufelsbesessenheit einhergeht, denn im Volksglauben und auch in der Religion sozusagen, oder in der christlichen Religion, waren Werwölfe auch oft vom Teufel besessen. Ne? Genau, also insofern gab es auch den einen oder anderen Werwolf, der im Rahmen der Hexenverfolgung ja letztendlich dann hingerichtet worden ist. Aber die Anzahl hält sich, wie wir inzwischen gelernt haben, durchaus in Grenzen. Also ich denke, um nochmal ganz kurz die Einleitung anzureißen, auf die Begriffserklärung, wer Mann und Wolf, eben das Tier, und auch auf die Sage vom König Lykaion von Arkadien müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt eingehen. Wer diese Begriffsbestimmungen und Einweisungen lesen möchte, der kann das sicherlich auch im Internet nochmal nachlesen. Genau. Ja, und vielleicht ein letzter Wort zur Therianthropie. Für all diejenigen, die das im Deutschunterricht vielleicht gequält hat, kann man es jetzt vielleicht nochmal anwenden, nämlich die Metamorphose von Franz Kafka. Eben. Der Herr Samsa, der dann zum Käfer geworden ist, wäre dann auch ein Fall von Therianthropie gewesen, letztendlich, um das nochmal gerade anzuführen. Was aber jetzt ganz spannend ist, jetzt haben wir natürlich wieder mal versucht, so die Grundlage zu legen für das Thema, was ganz spannend ist. In 5 Minuten. Ja, ein bisschen mehr sind wir schon wieder, aber da wollen wir gar nicht hingucken auf die Uhr. Ist die moderne Werwolf-Darstellung, also all das, was vielleicht wir glauben, wenn wir gefragt werden, was macht ein Werwolf aus, nämlich die Tatsache, dass ein Werwolf, wenn er jemand anderen beißt, dann eben mit Lykanthropie ansteckt, wenn man daran glaubt, dass es die körperliche Veränderung dann auch letztendlich ist, die Lykanthropie. Und dann wird der ab dem nächsten Vollmond auch zum Werwolf. Und das Einzige, was ein Werwolf dann letztendlich töten kann, sind Silberkugeln. Und das ist, glaube ich, so das, was die meisten kennen vom Werwölfen. Also wenn man gewissen wird, hat man keine Chance, man verwandelt sich auch. Und das Spannende daran ist, dass das quasi aus dem Jahr 1941 stammt, und zwar von einem Drehbuchautor, nämlich Kurt Siodmak, der das Drehbuch zum Film The Wolfman geschrieben hat, der ja gerade eine Neuauflage auch erlebt hat. Und vorher gab es diesen Kanon, diesen Inhalt in der Kombination gar nicht. Und der hat also diese verschiedenen Komponenten aus dem Volksglauben genommen und hat das zusammengeschrieben. Ja. Genau, und jetzt ungefähr seit 70 Jahren ist das, was bei uns Werwölfe ausmacht. Gibt ja hier auch diese bis zum Umfallen-Saga, Twilight-Saga oder wie das heißt, genau. Den haben wir hier auch im Haus herumfliegen, aus irgendwelchen Gründen. Ich gucke jetzt hier mal keinen an. Oder auch. Kannst du auch gar nicht. Ja, das liegt an der Aufnahmesituation, aber das ist eine andere Geschichte. Ich gucke aber durch die Tür gerade durch. Oder auch bei John K. Rowling, bei Harry Potter kommt natürlich auch ein Werwolf vor, der Lehrer. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer nicht Harry Potter gelesen hat, nicht, dass ich spoiler. Aber all diese modernen Werwölfe, die auch so dargestellt werden, entstammen eigentlich diesem Buch aus dem Drehbuch aus dem Jahr 1941 und vorher waren das eher so die Dinge, die wir vorher geschildert haben. Und erst ab da spricht man quasi ja vom modernen Werwolf. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einhaken, weil mir gerade einfällt, dass ich vor einiger Zeit einen wunderbaren GWUP-Blog von Bernd Harder gelesen habe, wo so bekannten Schauermonstern wie Vampiren und Werwölfen und ich weiß nicht was politische Gesinnungen zugeordnet werden. Und da ist dann der Werwolf der Grüne, weil er ja so naturverbunden ist, während die Vampire einer, sagen wir, rechtskonservativen Aristokratie angehören. Also wer da Interesse hat, lese sich das mal durch. Ist zu finden über die GWUP-Seite. Es ist zum Piepen, wirklich. Ich habe mich totgelacht. Sehr interessant. Der Grüne, der nach Sekelen durchreißt. Naja, so ungefähr. Das muss man sich auch mal belegen. Und gut, aber wir wollen ja grundsätzlich sowieso nicht politisch sein hier, sondern wissenschaftlich. Und das hat in der Regel nicht ganz so viel miteinander zu tun. Jetzt kommen wir eigentlich dann mal zum Hauptthema. Und das ist eine Geschichte, die in Deutschland unter dem Namen, den wir jetzt erstmal benutzen werden, nämlich die Bestie von Gévaudan, ich hoffe, ich kann das nicht, aber egal, erstmal so vielen Leuten vielleicht gar nicht unbedingt was sagen wird. Das ist nämlich so eine in der Tat wahre Monstergeschichte, das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Wir erzählen uns jetzt hier keinen Hauch, sondern wir haben uns extra was Schönes, Gruseliges ausgesucht, Mysteriöses, was wirklich mal passiert ist. Aber wenn wir sagen, die historische Grundlage der Bestie von Gévaudan, ich kann das nicht, Gévaudan, ne? Naja, egal. Gévaudan. Irgendwann, ja. Wenn die Sendung aufgenommen ist, kann ich es dann mal irgendwann. War die Grundlage für den Film Pack der Wölfe. Und den hat mit Sicherheit der ein oder andere von euch gesehen. Es gab belegt allerdings nicht den Indianer zu der Zeit tatsächlich, aber der Film Pack der Wölfe basiert tatsächlich auf den Ereignissen, die sich in Lose, auf jeden Fall. Lose ja. Zumindest, aber man kann sich da so eine ungefähre Vorstellung machen, die sich dort in Frankreich in der Zeit von 1764 bis 1767 ereignet haben. Und da ist man dann hinterher auch im Volksglauben dazu übergegangen zu sagen, das war ein Werwolf, der da aktiv war. Und Alexa, vielleicht erzählst du mal, was da genau passiert ist und was der Hoxmaster die ganze Zeit vor sich hin brabbelt. Also die sogenannte Bestie von Gévaudan hat tatsächlich in diesen Jahren, die du erwähnt hast, 1764 bis 67, angeblich rund 100 Opfer gefordert. Meist waren es Frauen und Kinder. Diese Bestie hat in einem relativ großen Gebiet gewütet, das heute aufgeteilt ist in die Lozère und Haute-Loire. Man hat lange Zeit also zwar Augenzeugenberichte gehabt und auch in Pfarrregistern der Pfarreien, wo die Bestie gewütet hat, sind natürlich die Namen der Opfer verzeichnet und es gibt offizielle Briefverkehre, aber man wusste nicht wirklich, was für ein Tier oder ein Mensch oder was auch immer für diese Morde verantwortlich ist. Zu Beginn der Morde war es sozusagen noch eine lokale Erscheinung. Man hat dann eben versucht, der Bestie durch eine Jagd Herr zu werden. Irgendwann hat allerdings dann der französische König von den Vorfällen erfahren und hat dann Soldaten entsandt in das entsprechende Gebiet. Nicht ohne Hintergedanken, weil er nämlich sich überlegt hat, dass er auch gleichzeitig damit die Hugenotten ein bisschen eindämmen konnte. Und dann wurde also wirklich systematisch Jagd auf diese Bestie gemacht. Und man hat es sozusagen aufgrund der ersten Augenzeugenberichte eher für einen Wolf gehalten. Genau, der aber immer als eher riesig auch beschrieben wurde, also größer als normaler Wolf. Und was eben sehr ungewöhnlich war, dass bei vielen der 102 Opfer, die ja der Bestie zugesprochen werden, Knochen durchtrennt waren, dass viele Opfer auch den Kopf verloren hatten im wahrsten Sinne des Wortes, der also abgebissen worden ist. Und die Frage war dann irgendwann, ist ein Wolf überhaupt aufgrund der Bisskraft in der Lage, Knochen zu durchbeißen? Und dem ist eher nämlich nicht so, sondern der Wolf hat nicht so viel Kraft oder Beißkraft, um den Knochen durchzugreifen. Also war das schon mal ein grundsätzliches Problem. Aber mal alles der Reihe nach, Alexa, vielleicht führst du uns nochmal so ein bisschen ins Thema nochmal der Reihe nach ein. Ja, also diese Bestie hat tatsächlich die Bevölkerung dort in Angst und Schrecken versetzt. Der erste tatsächlich registrierte Überfall fand am 30. Juni 1764 statt. Das Opfer war ein 14-jähriges Mädchen aus der Pfarrei Saint-Étienne-de-Luc-d'Arré, mein Französisch ist auch nicht besonders gut. Und nach diesem Initialmord sozusagen ging das Morden dann fröhlich weiter. Die Verletzungen, die beschrieben worden sind, waren wirklich grauenvoll. Und möglicherweise gab es vor diesem ersten behördlich registrierten Überfall auch schon andere Opfer dieses in Anführungsstrichen Tieres, die man eben aber nur nicht registriert hat. Es hat sich dann natürlich auch die Kirche in diese Situation eingeschaltet und hat versucht, Erklärungsansätze zu bieten für die Bevölkerung. Die waren wirklich tatsächlich sehr trostspendend. Die Kirche hat nämlich einfach diese Bestie bezeichnet als eine Strafe Gottes, die über die Menschen gekommen sei, aufgrund ihrer großen Sündigkeit, und dass sozusagen sich die Bevölkerung dieses Landstriches die Morde selber zuzuschreiben hätte, weil sie eben nicht gottesfürchtig genug gelebt hat. Genau, und da konnte er dann der Bischof. Genau, und der Bischof aus Mont konnte dann auch mal sehr schnell Zitate nicht bieten, weil die Bibel da auch immer sich natürlich immer hervorragend geeignet. Da gibt es zum Beispiel aus dem Deuteronomikon gibt es also das Zitat: Den Zahn der Raubtiere lasse ich auf sie los. Oder aus dem Levitikus gibt es den Satz: Wenn ihr nicht auf mich hören wollt, werde ich noch weitere Schläge über euch kommen lassen. Und da konnte die Kirche natürlich mal wieder sehr schön den Zeigefinger erheben und konnte das arme Volk darauf hinweisen, dass sie doch sehr gottesfürchtig leben sollen. Als sei das noch nicht genug, konnte sich die Bevölkerung selber ohnehin nicht gut wehren, weil nämlich nach einem Aufstand dort in der Gegend Hieb- und Stichwaffen oder lange Hieb- und Stichwaffen sowie Schusswaffen konfisziert worden sind und verboten waren. Also waren die armen Bauern zum Beispiel in der Gegend dann darauf angewiesen, sich selber Hillebarden und anderes zu basteln, indem sie nämlich Taschenmesser oder kurze Messer benutzt haben und an Holzstangen gebunden haben, um überhaupt irgendwas zu haben, mit dem sie sich verteidigen konnten. Jedenfalls nahmen diese Überfälle dann derart überhand, dass, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Ludwig der 15. davon erfahren hat und eine Dragonereinheit entsandt hat, die dann eben ganz systematisch Jagd auf diese Bestie machen sollte. Und dementsprechend wurden eben auch sehr viele Treibjagden, die erstmal nur Wölfe zum Ziel hatten, durchgeführt. Allerdings kommt dem Ganzen so ein bisschen in die Quere die Tatsache, dass viele Augenzeugen, die also irgendwie Angriffe überlebt haben oder das Biest nur gesehen haben, das Tier mit einem rötlichen Fell beschrieben haben, was natürlich für einen Wolf äußerst ungewöhnlich wäre. Also war schon sehr früh unsicher, ob es sich wirklich um einen Wolf handelt oder ob es vielleicht ein Wolf-Hund-Hybrid war oder was auch immer da Jagd auf die Bevölkerung gemacht hat. Genau, und dann ist ja irgendwann auch tatsächlich mal ein Tier erlegt worden, ne? Ja, tatsächlich. Also man hat einen Wolf erledigt und das Tier ausgestopft und nach Paris geschleppt. Das war 1765 und der persönlich Beauftragte des Königs hat diesen Wolf selber erschossen, ein gewisser Antoine, und hat damit auch das Kopfgeld kassiert, was nicht ganz unerheblich war, das sich dann zum Schluss nämlich auf 9000 Livre belief. Und man hat dann noch etwas abgewartet, nachdem man diesen Wolf erledigt hatte, ob vielleicht wieder Morde geschehen. Und nachdem dann einige Wochen lang nichts passiert ist, ist das Biest eben weggeschafft worden und der Preis eingestrichen worden. Und dann schien die Sache erstmal erledigt. Genau, und das war ungefähr der Gegenwert von 100 Pferden, also durchaus für die damalige Zeit eine sehr große Summe. Genau. Das Dumme war nur an der Geschichte, dass das Morden im Dezember dann weitergegangen ist und erneut zwei Kinder angefallen wurden und man dann wieder nicht wusste, was da umherstreicht und die Menschen tötet. Ein Wolf schien es immer noch zu sein, man hat aber schon Wölfe zuhauf erledigt und das Morden ging immer noch weiter. Ja, bevor wir dann von hier aus weitermachen und zur zweiten Bestie kommen, die erledigt worden ist, muss ich ganz kurz einmal einige Hauptpersonen in diesem Drama vorstellen, nämlich Jean Castel, ein Gastwirt aus der Gegend, und seine beiden Söhne, die also von Anfang an beteiligt waren an den Jagden auf die Bestie von Gévaudan und dabei eine etwas merkwürdige Rolle spielten, weil zum Beispiel es einen Vorfall gab, nachdem zwei königliche Wildhüter die Brüder Castel beschuldigt haben, dass sie sie in einen Schlammloch geführt hätten, und während die beiden dann fast ertrunken seien, hätten die Castel-Brüder nur daneben gestanden und nichts unternommen, um zur Rettung beizutragen. Die beiden sind auch aufgrund dieser Tatsache dann verhaftet worden, waren ungefähr 2 Wochen inhaftiert, und während dieser 2 Wochen hat es dann keine Überfälle durch die Bestie gegeben. Und das hat natürlich unter der Bevölkerung auch ordentlich die Gerüchteküche geschürt. Was aber eigentlich nicht weiter verwunderlich ist, dass die Überfälle ausgesetzt haben, denn 12 Tage und auch noch länger war auch die übliche Zeit, in der die Bestie sozusagen mal ausgesetzt hat mit den blutigen Opfern. Aber auf jeden Fall hat es nicht gerade zum guten Ruf der Familie Castel beigetragen. Letzten Endes aber sollte der Vater dann derjenige gewesen sein, der die Bestie erlegt hat, und zwar 1767, und er ist auch bis heute noch bekannt in der Gegend, hat auch ein Denkmal dort als derjenige, der also Gévaudan von der Bestie befreit hat. Am 19. Juni des Jahres 1767 nämlich hat dieser ein riesiges Tier erlegt, und danach soll eben das Morden aufgehört haben. Damit schien also erstmal die Gegend von der Bestie befreit. Allerdings sind schon damals und auch später immer wieder Gerüchte laut geworden, dass Jean Castel dieses Tier selber gezüchtet haben soll und auf die Gegend losgelassen haben soll. Und es eben nur diesem Umstand zu verdanken ist, dass auch er in der Lage gewesen ist, die Bestie umzubringen. Soweit zu den Geschehnissen damals. Es hat natürlich seitdem immer wieder Erklärungsversuche gegeben, also zunächst mal, um festzustellen, was da genau die Morde verübt hat, und dann eben auch, um diese Rolle des Helden Jean Castel aufzuklären. Gibt eine ganz interessante Dokumentation, die ist vom Oktober des letzten Jahres, also recht neu, im Zuge der History Channel, die ganzen Geschehnisse von damals nochmal aufgerollt hat und sogar mit Nachkommen der Familie Castel gesprochen hat und eben nochmal nähere Untersuchungen angestellt hat. Dabei ist zum Beispiel herausgekommen, dass die Silberkugeln mit Ausrufungszeichen, die Jean Castel angeblich damals benutzt hat, überhaupt nicht in der Lage gewesen wären, ein Tier auf die normale Jagdentfernung zu töten. Wer sich eine Silberkugel vorstellt, die sich logischerweise, da silberweich ist, bei Aufprall stark verformt, der kann sich das auch gut erklären, dass das eben gar nicht möglich gewesen ist, sondern nur, indem der Schütze sehr nah vor dem Tier gestanden hat und direkt zum Beispiel ins Herz getroffen hat oder in den Kopf oder wie auch immer. Sonst wäre er gar nicht in der Lage gewesen, das Biest selber zu töten. Also, wie gesagt, die Rolle des Jean Castel als Helden, der die Bestie getötet hat, ist auch heute noch sehr umstritten, während natürlich die Menschen der Gegend ihn wahrscheinlich immer noch als Helden feiern. Da kann man aber durchaus Zweifel anmelden. Erstens, ob er nicht selber da ein Tier in der Gegend freigelassen hat, was dort nicht hingehörte. Und zweitens, ob er selber als normaler Jagdschütze eben die Bestie getötet hat. Genau, was auch ganz beeindrucksvoll auch noch ist, also dass dieser Antoine, der also den ersten Mord das erste Monster erlegt hat, ja damals die Belohnung bekommen hat, das haben wir ja gesagt, und Jean Castel hat ja nichts mehr dafür bekommen, weil natürlich der Königshof auch sich nie eingestehen wollte, dass sie die Belohnung umsonst, den Falschen erwischt haben. Genau, rausgegeben haben und da irgendwie ein Falsches geehrt haben. Deswegen ist also Jean Castel sozusagen in dem Gebiet Gévaudan ganz angesehen, aber wurde nie offiziell von der Krone zum Beispiel in Frankreich als Monsterbesieger oder wie auch immer tituliert. Das ist also auch nochmal eine Besonderheit an der ganzen Angelegenheit. Das ist natürlich der erste Punkt und dann wissen wir ja immer noch nicht und werden es wahrscheinlich auch nie abschließend erfahren, was für ein Tier das wirklich war, was damals den Gévaudan unsicher gemacht hat. Manche sprechen davon, dass es eine Hyäne gewesen ist und zwar eine besondere, langhaarige oder langfällige asiatische Hyäne, die auch heute ausgestorben ist. Durchaus möglich, weil das erstens erklären würde, warum das Fell als rötlich-grau beschrieben worden ist von vielen Augenzeugen. Dann auf der anderen Seite hätte eine Hyäne auch unter Umständen die Möglichkeit gehabt, Knochen durchzubeißen, hat eine höhere Beißkraft als ein Wolf zum Beispiel. Aber teilweise muss man das auch wieder revidieren, weil das Verhalten eines solchen Tieres nicht unbedingt mit dem der Bestie von Gévaudan in Einklang zu bringen ist. Genau. Und was da noch hinzukommt und was auch ganz interessant ist, dass es ja ähnliche Ereignisse auch schon gegeben hat. Also ein Jahrhundert früher, zum Beispiel 1693 at Benares, sind also auch knapp 100 Opfer offensichtlich ums Leben gekommen worden. Und das soll auch eine Kreatur gewesen sein, die sehr genau der Gévaudan-Bestie geähnelt haben soll. Und es gibt noch eine zweite Serie 40 Jahre später, nämlich zwischen 1809 und 1830 in Vivarais, wenn man das so ausspricht. Und da sollen also 21 Kinder und Erwachsene von einem solchen Monster auch umgebracht worden sein. Und nochmal von 1875 bis 1879 sollen nochmal einige Attacken in Londres passiert sein. Also das ist so eine Sache und immer wieder gab es Beschreibungen von solchen Angriffen von wolfsähnlichen Kreaturen bis in das Jahr hinein 1954. Das ist schon sehr, sehr interessant und gerade vor dem Hintergrund, dass es nicht wirklich eine schlüssige Erklärung dafür gibt. Also es gibt natürlich verschiedenste Spekulationen. Also die Kryptozoologen freuen sich noch heute sozusagen über dieses Thema, weil das eben einen wunderbaren Untersuchungshintergrund bietet. Denn wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es eine Hyäne gewesen ist, dann wären wir bei dem kryptozoologischen Forschungsfeld von Tieren, die in einer Gegend gefunden werden, in der sie nicht natürlicherweise vorkommen. Wobei es natürlich auch damals... wäre es beim Löwen zum Beispiel. Genau, wobei es natürlich auch damals schon Menagerien gab und Tierschauen. Und es ist natürlich denkbar, dass so ein Tier mal entkommen ist zum Beispiel und dann eben Menschen gerissen hat. Aber man wird es nie erfahren. Ähnlich wie beim Ripper werden wir immer rätseln können. Aber auch das Huxilla-Team wird, zumindest bis die Zeitmaschine erfunden worden ist, da keine Antwort drauf bringen können. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das hautnah miterleben möchte. Das wäre eine gute Frage. Da müsste man mit Sicherheit gut geschützt, wenn zurück in die Zeit reisen. Ja. Hat Jean Castel sein eigenes Tier, das er selber gezüchtet hat, getötet? Oder war es ein Werwolf oder war es eine Hyäne? Wir werden es leider nie erfahren, aber auf jeden Fall ist das eine in Ansätzen zumindest wahre, gruselige Halloween-Geschichte, die auch heute noch völlig ungeklärt ist. Genau, und die in Deutschland nicht so bekannt ist und Frankreich kennt das jedes Kind. Da wurde auch mit der Bestie den kleinen Kindern immer gedroht, wenn sie nicht artig sein würde, die Bestie kommen. Und insofern haben wir da vielleicht mal was dazu beigetragen, diese Geschichte hier mal ein bisschen bekannter zu machen und wir posten mal so ein, zwei Seiten zum Thema. Allerdings ähnlich wie beim Ripper muss man dann im Idealfall des Französischen mächtig sein, um dann an die ganz tiefgründigen Informationen zu kommen. Und damit würde ich sagen, beschließen wir mal die heutige Folge, das heutige Thema der Woche und lösen natürlich jetzt noch auf, ob man sich zu Tode lachen kann oder nicht. Die Auflösung. Alexa, sag's uns. Ist die Geschichte wahr oder erfunden? Lachend in den Tod, gibt es das oder nicht? Ich habe tatsächlich eine wahre Geschichte erzählt diesmal. Wir sprechen hier von der Erkrankung Kuru, die bei einem Volk in Papua-Neuguinea vorkommt, also sehr lokal. Diese Krankheit, Kuru, bedeutet also erstmal das Zittern in der Sprache der wie dieses Volk heißt. wird aber oftmals auch in der medizinischen Literatur als der lachende Tod bezeichnet. Und es handelt sich um eine verwandte Krankheit des Creutzfeldt-Jakob-Syndroms und hat also auch ähnliche sozusagen Symptome, nämlich den progressiven Muskelverfall, die Demenz und zum Schluss eben das Verhungern der Opfer, weil sie eben keine Nahrung mehr aufnehmen können, weil sie also schlicht und ergreifend nicht mehr schlucken können. Also es ist wirklich eine grauenvolle Krankheit, weil dem Opfer natürlich bewusst ist, dass es langsam verfällt immer mehr und natürlich auch bis zum Einsetzen der Demenz relativ bewusst miterlebt, wie also immer mehr die Muskelfunktionen verschwinden. Und diese Lachanfälle, die sind tatsächlich pathologisch belegt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch was damit zu tun hat, dass die Muskeln eben krampfen zum Beispiel, aber es kommt tatsächlich zu diesen Lachanfällen. Und die Kranken wirken vielleicht auch, weil sich die Muskeln des Gesichts immer mehr verziehen, auch im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit noch fröhlich irgendwie, also so grauenvoll, wie das erscheinen mag. Diese Krankheit ist von Ethnologen des 20. Jahrhunderts lange erforscht worden, schließlich auch von den Medizinern, weil immer mehr Mitglieder dieses Volksstamms daran auch gestorben sind. Und der amerikanische Arzt Daniel Charlton Kachusek hat dann schließlich mit seinem Kollegen Baruch Blumberg den Nobelpreis bekommen, weil er nämlich diese Krankheit erforscht hat. Er hat zumindest festgestellt, dass es eine Infektionskrankheit ist. Wenn auch er erstmal davon ausgegangen ist, dass es ein Virus ist, der die Krankheit auslöst. Heute weiß man aber, dass es Prionen sind, die diese Krankheit auslösen. Also kann man sich in der Tat nicht wirklich totlachen, aber es gibt eine Krankheit, die aber dem sehr, während sehr des Todes kommt. Lachen sozusagen, ja. Ja, das ist ja auch ein sehr makaberes, eine sehr makabere Auflösung der Story der Woche. Ja, beruhigend nur, wenn auch traurig für dieses arme Volk, dass die Krankheit eben nur dort vorzukommen scheint. Also man hat sie dann auch irgendwann mal mit Kannibalismus dort in Verbindung gebracht, aber das müsste man von ethnologischer Seite nochmal genauer erforschen. Das ist relativ vage. Eine andere Geschichte, die an einem anderen Tag erzählt werden soll. Ja, damit sind wir am Ende unserer ersten Halloween-Folge bei den Halloween-Wochen bei Hoaxilla. Wir hoffen, dass ihr euch gefallen hat, dass ihr euch nicht zu sehr über den anderen Vorspann erschrocken habt. Wie immer am Ende noch einmal die Aufforderung, gebt uns Feedback. Ihr könnt uns auch gerne mal wieder eine Audiodatei schicken. Der Thanos hat das ja seinerzeit schon mal ganz heldenhaft gemacht. Und dann bauen wir euch mit Sicherheit auch in der Sendung ein. Und wenn ihr sonst Themenvorschläge habt oder andere Ideen habt, postet sie entweder ins Forum, was jetzt inzwischen zahlreich passiert, oder schreibt uns eine E-Mail an info@hoaxilla.de. Und all diejenigen, die sich über an dem Thema Lichtnahrung interessieren, auch das ist im Forum angefragt worden. Da wollten wir auch eine Folge zu machen, werden auch noch eine Folge zu machen. Da verweise ich aber im Moment so ein bisschen auf den zweiten skeptischen Podcast aus Deutschland, der Humoralpathologie. Die haben sich dem Thema nämlich in ihrer aktuellen Folge angenommen. Und wer will, kann da schon mal reinhören. Wir werden das Thema auch nochmal behandeln, dann vielleicht so ein bisschen anders, aber grundsätzlich erfahrt ihr da auch schon mal eine Menge zum Thema Lichtnahrung. Das nochmal so als Hinweis für all diejenigen, die sagen, Mensch, warum haben sie das, was im Forum steht, nicht gemacht? Hat gerade wer anders gemacht und man muss ja dann nicht immer alles doppelt machen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne kommende Woche, dass das Wetter nicht ganz so trübe bei euch ist, wo immer ihr auch seid. Und ich verabschiede mich und sage, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.